1. Der Herr befahl mir, ein groß Tafel zu nehmen und darauf deutlich die Wort violent kommt but, schnell kommt Rob zu schreiben. 2. Zudem sollte ich mir zwei vertrauenswürdige Zeugen nehmen, den Priesterjurier und Zercharger, den Sohn des Geberechter. 3. Daraufhin nehert ich mich der Prophetin, sie wird schwanger und gebar einen Sohn, woraufhin der Herr mir auftrug, in Jailand kommt but, schnell kommt Rob zu nennen. 4. Den Bever der Junge mein Vater Odef mein Mutter rufen kann, word der Reichtum von Damaskus und die Butte von Samaria vor dem König von Assyrien wegetragen werden. 5. Der Herr sprach ernut zu mir und sagt, 6. Weil Diocese vogt die sanft fließenden Wasser des Siloer verachtet und sich stat dessen mit resin und dem Sohn Ramalges verbundet, 7. Die Schalb word der Herr die Magtigen und großen Wasser des Euphrat, namlich den König von Assyrien und sein gesamte Streitmarkt, über Jug bringen, so dass sie über all sein Kanali stagen und über all sein Ufer treten werden. 8. Sie werden Jude überfluten und überschwemmen, bis das Wasser den Hals erregt, und mit ihren ausgebreiteten Flügeln den ganzes Land bedecken, o Emmanuel. 9. Erkennet dies, Volke, und hort zu. Al enden der Oder. Rustet juke, docker wordit versigen, rustet juke, und wordit denik scheiten. 10. Fast einen plan, docker word zunik tuiden, treft einen scheiding, doc sie word nicht besten haben, den Gott ist mit uns 11. Den der Herr sprach zu mir mit überwältigen de hand und warnte mich eindringlich darver, den weg diocese vokes zu gehen, 12. Assault nicht als heilig betrachten, was diocese voke heilig nennt, und juk nicht vor dem Furchten oder erschrecken, wover es angst hat. 13. All ein den Herrn der Heerscheren solter als heilig anerkennen, und soll dirgenage sein, de juk furcht und erfurcht einflost. 14. The word für die bei den Hauser Israels ein heiligtum sein, aber auch ein Stein des Anstosses und ein Felsblock, über den man stolpert, so I ein Falle und Schlinch für die Bewohner Jerusalems. 15. Infolgedessen werden viel von ihnen strauchelen, fallen, zerschmettert, verstrickt und gefangen werden. 16. Beware dies Offenbarung und versiegel die Lehr unter meinen Jungen. 17. Ich aber word auf den Herrn warten, der sein Angesicht vor dem Hauser Jacobs verbirgt, und mein Hoffnung auf in Setzen. 18. Den ich und die Son, die der Herr mir gegeben hat, sind Zeichen und Sinnbilder in Israel, gesandt vom Herrn der Heerscheren, der auf dem Berg Zion wohnt. 19. Wenn man juk dann aufordet, befragt die Totengeister und Warsager, die flustern und murmeln, so fragt stat dessen, soll ein Volk nicht seinen Gott befragen, anstatt für die Lebenden die Toten zu consulteren. 20. Haltet juken das Gesetz und die Offenbarung. Wer nicht nach diesen Worten spricht, für den gibt es kein Morgenrot. 21. Sie werden bedruckt und hungrig durch das Land ziehen, und in ihrem Zorn über den Hunger werden sie ihren König und ihren Gott verfluchen, dann werden sie nach oben blicken. 22. Doch wenn sie zur Oder schauen, finden sie ne Angst, Finsternis und bedrucken Dunkelheit, in die sie verstessen sind. 23. Doch die Dunkelheit word nicht uig waren, wo bedrängnis war. Warende in früher Zeitschmark über das Land Sebulon und das Land Naphtali bracht, word in zukünftiger Zeit die Straße mehr, das Gebiet jenseits des Jordan und Galilee der Heiden zu Aaron bringen.